Kids Zone Grüße. Coole Grüße von coolen Hörern. Hey Leute, ich find's total cool, dass ihr auch mich so oft grüßt. Und Sally soll selbst mal ihre Lauscher aufstellen und reinhören, statt ständig vor dem Spiegel rumzuhängen. Und ihr solltet jetzt auch gut zuhören. Vielleicht ist ja auch ein Gruß von oder an euch dabei. Als erstes ein Gruß aus Baden-Württemberg. Hallo, ich bin der Thorsten Rademacher, 12 Jahre alt, komme aus Stuttgart und möchte ganz herzlich meine zwei besten Freunde, den Seppi und den Markus, grüßen. Dann noch Diana, weil ich sie liebe, alle, die ich sonst noch kenne und natürlich das gesamte Kidzone-Team. Davon vor allem Simon und Sally, die super coolsten Moderatoren, die es überhaupt gibt. Tschüss! Aus dem schönen Bayern kommen die nächsten beiden Hörergrüße. Hi, mein Name ist Tuyen. Ich komme aus München. Ich möchte alle meine Freunde aus der Klasse 7C im Werner-von-Siemens-Gymnasium grüßen und die ich kenne oder die mich kennen. Dazu will ich noch Simon und Sally ganz doll grüßen, die das immer so toll machen, und das ganze Kidzone-Team. Das war's auch schon. Tschüss. Hallo, hier ist die Regina Hassler. Ich bin 12 Jahre alt, 9043 Nürnberg. Ich möchte meine beste Freundin Sue grüßen, die ich ganz so lieb habe, und die Pashmina Wolf, und möchte ihr danken, dass sie mich als Bijou in ihren Club aufgenommen hat. Danke, tschüss. Und wer meldet sich aus Hessen? Ja, hallo, ich bin der Christian Schäfer, 13 Jahre und wohne in Albach. Das ist bei Limburg. Ich möchte meinen besten Freund Julian Hilb grüßen, und zwar, weil er mir immer treu war. Tschüss. Mann, oh Mann, in Nordrhein-Westfalen müssen ja die Telefonleitungen glühen. Gleich 8 Anrufe kommen von dort. Hi, mein Name ist Yannick Ors, ich bin 13 Jahre alt und wohne in 32549 Bad Oeynhausen. Also erstmal möchte ich alle Schüler des Immanuel-Kant-Gymnasiums aus Bad Oeynhausen grüßen, weil das ist eine echt coole Schule. Und meinen Kumpel Yannick, der am 1. Mai Geburtstag hatte. Herzlichen Glückwunsch. Ciao. Hallo, ich bin Christian Schröder. Ich bin 11 Jahre und komme aus Wuppertal. Ich grüße meine Klasse, meine Eltern und meine besten Freunde Julian, Dominik und Robert. Und ich grüße meinen Klassenlehrer Herrn Fries. Ich grüße natürlich auch noch ganz herzlich Simon, Sally und das Kidzone-Team. Tschüss. Hallo, hier ist Christoph von Plühen. Bin 8 Jahre alt und komme aus Wuppertal. Ich möchte sehr herzlich die Kidzone grüßen. Sie ist echt klasse. Und noch meine Geschwister. Ich mag sie echt gern. Sie sind echt klasse. Und ich bin froh, dass ich sie habe. Tschüss. Ja, hallo, liebe Kidzone. Ich bin Angelina Duchale. Ich bin 13 und komme aus Duisburg. Und ich möchte sehr gerne meine Freundin Jennifer Schorn grüßen. Und Jennifer, es wird alles wieder gut. Meine Freundin kommt nämlich jetzt ins Krankenhaus am Dienstag. Die wird nämlich vielleicht operiert, und da wünsche ich ihr nochmal alles Gute. Und dann möchte ich nochmal die Katharina, meine Freundin Katharina Schreier, grüßen. Und ich wollte nochmal sagen, danke, du bist echt toll. Tschüss. Hi Lina, Anna und Sarah. Ich bin's, Maren. Ich wollte euch mal ganz lieb grüßen. Maren Sonnenschein, 12 Jahre, aus Essen. Hi, ich heiße Lisa Dallaus, bin 11 Jahre alt und komme aus 57489 Drolshagen. Und ich wollte meine Freundin Vanessa, Theresa, Jana und Elisa grüßen und ihnen danken, dass sie immer für mich da sind. Thank you. Bye bye. Hallo, ich bin Dennis Wiesner. Ich wohne in Duisburg und bin 11 Jahre alt. Und ich wollte meinen alten Schulfreund grüßen, der operiert wurde, und ich hoffe, dass es ihm bald wieder besser geht. Ja, hallo, hier ist der Norm Sander. Ich bin 10 Jahre alt und wohne in Bretzenheim-Nahe. Und ich möchte gerne meine frühere Klasse grüßen und vor allem Ivan, Marvin und Christian. Tschüss. Aus Rheinland-Pfalz melden sich die nächsten zwei Hörer ja, zu hallo, Wort. Ja, hallo, hier ist der Niklas. Ich bin 11 Jahre alt und wohne in Rösrath. Und ich wollte mal die ganze Kidzone grüßen. Und dann wünsche ich nochmal meinen Freund Marco, der vor ein paar Wochen 11 Jahre alt geworden ist. Ich kenne ihn schon seit 4 Jahren. Und ich finde ihn richtig toll, er geht mit mir durch dick und dünn, er hat mir schon oft geholfen. Und dann grüße ich noch meinen alten Freund Thomas. Und ja, das war's eigentlich. Tschüss! Hallo, hier ist Dennis Lutz. Ich bin 14 Jahre alt, komme aus Wispern und ich grüße ganz doll die Sally und Simon. Sie machen die Show echt klasse. Dann grüße ich noch Eberhard, Remka und Dina und natürlich alle Pokémon-Fans. Okay, danke, tschüss. Tja, Sally, nur wenn man viele Freundinnen hat wie die nächste Leserin aus Sachsen, kann man sie grüßen. Hallo, ich heiße Julia Braun, bin 12 Jahre alt und wohne in Wilsdorf. Ich möchte meine Freundin Florentina, Sabrina, Dominik und Larena grüßen. Und auch meine Brieffreundin Sina, Franziska und Jana. Tschüss. Und hier ist ein Gruß aus dem hohen Norden, aus Schleswig-Holstein. Hallo, ich heiße Kevin Valura und wohne in Kaltenkirchen und bin 10 Jahre alt. Ich möchte ganz lieb meine Klasse grüßen und meine besten Freunde Anselm und Tobias. Dann gebe ich noch einen dicken Gruß meinen Eltern. Und ja, das war's. Tschüss. Aus Thüringen kommen nicht nur leckere Bratwürste, sondern auch ganz besondere Grüße. Ja, hi, ich bin die Stefanie Elze. Ich bin 12 Jahre alt und komme aus Wandsleben. Ich grüße meinen Schatz Benjamin. Obwohl er nicht küssen möchte, liebe ich dich von ganzem Herzen. Meine Freunde Momo, Vicky, Ina, Maria, Sarah M., Sven, Onkel Matthias, Tante Angelika, Katrin. Und ich wünsche euch viel Glück und Gesundheit. Tschüss. Sind das schon alle Grüße? Nö, zwei haben wir noch. Da bin ich fast in den Hörer reingekrabbelt, aber trotzdem konnte ich den Ort nicht verstehen. Deshalb bitte sprecht euren Namen und den Ort bzw. die Stadt, in der ihr wohnt, ganz deutlich aufs Band. Am besten mit Postleitzahlangabe. Aber jetzt hören wir uns erst einmal den nächsten Gruß an. Der klingt ja echt geheimnisvoll. Von welchem großen Projekt Katrin wohl spricht? Vielleicht wäre das ein Fall für das Sisoko-Detektivbüro. Ich heiße Katrin Fischer, bin 14 Jahre alt und komme aus Goldsow. Ich möchte meine beste Freundin Carola ganz lieb grüßen und freue mich auf unser großes Projekt. Außerdem möchte ich Katja grüßen, mit der ich mich super über Anime unterhalten kann. Hallo, ich bin der Philipp Michel aus Rattenfelden und bin 11 Jahre alt. Ich wollte meinen besten Freund Joel grüßen und wollte ihm sagen, dass er bald mal wieder seine PlayStation 2 Spiele mitbringen soll. Ciao! Jetzt ist endgültig Schluss? Schade. Aber Sally, die nächste Kidzone-Show gibt's doch schon im übernächsten Heft. Du könntest mich ja auch mal grüßen. Jeden Freitag zwischen 13 und 17 Uhr hast du dazu Gelegenheit. Einfach 0911 28 72 280 wählen und schon kann's losgehen. Sag doch einfach mal, dass ich der beste, cleverste, netteste... Hey Simon, ich glaube, du hörst jetzt besser auf. Außerdem wollen wir doch jetzt die Kidzone besuchen. Tada!